Es ist das Mega-Event des ganzen Jahres, an das viele bange Erwartungen geknüpft sind. Wird der Angebetete, wird die Angebetete da sein? Wird es ein Kennenlernen oder eine Versöhnung geben? Für 11 junge Menschen wird es zu lebenswichtigen Begegnungen kommen. Aus ihren ganz verschiedenen Perspektiven setzt sich die Geschichte einer hochdramatischen Nacht zusammen. Bearbeitet und inszeniert wurde das Hörspiel Party nach dem gleichnamigen Roman von Tom Levin von Christiane Ohaus. Ich bin das Mädchen, das keiner kennt. Das Mädchen, das von niemandem gehänselt wird, weil keiner weiß, dass es da ist. Es sitzt hinter dir in Chemie oder dir gegenüber in Spanisch. Aber du weißt nicht, welche Farbe seine Augen haben. Wie es heißt, in welcher Klasse es ist. Es ist immer schon da gewesen, wie der Kaugummi unter deinem Pult im Matheunterricht. Und wenn dieses Mädchen dann irgendwann weg ist, ist es auch egal. Da ist immer ein anderes, das seinen Platz einnimmt. Das nächste Mädchen, das keiner kennt. Ich vermisse meine Mutter. Das Mädchen, das in den Pausen in der Schulbücherei sitzt und Comics liest. Das Mädchen, das lange Kleider, eine Rastermütze und bunte Hemden trägt, das sich nie am Unterricht beteiligt. Meine Mutter war ganz anders als ich. Sie war voller Elan, ein Freigeist, wie mein Vater sagte. Das Mädchen, das nie zu Footballspielen, Theaterstücken oder dem Schulflohmarkt geht, das nie mit jemandem redet. Für sowas hat es keine Zeit. Es muss schnell nach Hause und sich um seine kranke Mutter kümmern. Zu niemandem ein Wort. Ich werde schon wieder gesund. Es wird alles gut. Was ist mit Ashley und ihren Eltern? Können wir nicht... Mit niemandem, meine Kleine. Und Ant und Mike? Auch nicht mit den Lincolns. Versprich es mir. Ich hielt mein Versprechen. Mom hat nur einmal geweint. Ich fütterte sie gerade mit Suppe, als sie plötzlich in Tränen ausbrach. Du bist so jung, Beckett. Du solltest das nicht tun. Du solltest mit deinen Freunden herumziehen und dich amüsieren. Ich habe keine Freunde mehr, dachte ich. Du solltest die ganze Nacht aufbleiben, den Sonnenaufgang anschauen, am Strand. Du solltest erst heimkommen, wenn es hell ist, damit ich dir Hausarrest verpassen kann. Aber das wäre dir egal, weil du so eine schöne Nacht gehabt hast. Ist schon okay. War es nicht. Ich wusste genau, was meine Mutter meinte. Meine Kindheit war vorbei. Das ist nicht fair. In den letzten Monaten gab es nur uns beide. Außer ab und zu eine Krankenschwester, wenn wir uns ihren Besuch leisten konnten. Falls ihr es nicht wissen solltet, Musiker verdienen nicht besonders viel. Jennifer M. and the Pasadena Theory. Mutters Band kam nie groß raus. Niemand weiß, dass das Mädchen jetzt ganz alleine lebt, weil sein Vater sich schon vor Jahren aus dem Staub gemacht hat. Die Leute von der Plattenfirma gehören zu den wenigen, die wissen, dass sie gestorben ist. Jetzt gehen die Tantiemen an mich. Ich habe es nicht mal den Menschen erzählt, die uns am längsten kennen. Ashley und Anthony und ihren Familien, weil es total bescheuert ist. Heute Abend findet eine Party statt. Die größte des Jahres. Ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Gehst du zur Party? Geht ihr heute Abend auch auf die Party? Party. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom Levin. Aus dem Amerikanischen von Anja Hansen-Schmidt. Bearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Zur Party! Was sagst du, Mom? Ich meine, ich kenne da keinen. Ich meine, ich kenne sie schon. Ich weiß ihren Namen und so. Ich weiß, dass Anto immer noch für die Raiders spielen will. Obwohl ich seit Ewigkeiten nicht mehr mit ihm geredet habe. Ich war auf keiner Party mehr seit Ashleys Geburtstag, kurz nach Beginn der 9. Ich komme gern hierher, in die Franziskanermission. Betrachte die Statuen von Jesus und den Heiligen und beobachte die Touristen. Wenn niemand da ist, rede ich mit Mom. Ich weiß nicht, ob sie mich hört. Sie ist nie in die Kirche gegangen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier rein darf. Okay, ich gehe zu der Party. Wenn du es unbedingt willst. Ich gehe und ich werde mich mit jemandem unterhalten. Mit Ashley. Sie sagt immer Hallo. Jeden Tag. Und ihre neue Freundin Morgan steht daneben und verdreht die Augen. Einfach ein bisschen Smalltalk machen. Wenn du wirklich meinst, dass ich das tun sollte. Mom, Jesus und die Heiligen schweigen. Ich fahre also zur Party. Habe ich alles dabei? Geldbeutel, Handy, Batman, das erste Jahr, mein Lieblingscomic, falls mir langweilig wird, Wohnungsschlüssel, alles. Beckett? Beckett, komm doch mal kurz her! Morgan Lewis. Ich tue so, als würde ich sie nicht sehen. Bestimmt ist Ashley in der Nähe und ich will den beiden nicht begegnen. Ich kehre um. Ich habe Hunger. Hi, Beckett. Wie geht's? Ich wusste gar nicht, dass Aziz im Pizza-Imbiss arbeitet. Er ist der einzige Mensch, mit dem ich mich ab und zu in der Schulbücherei unterhalte. Aziz ist cool. Jedenfalls liest er gute Comics. Als das mit Mom begann, entdeckte ich Batman. Ich nannte den Krebs Joe Chill, nach der Figur, die Batmans Eltern getötet hat. Gehst du auch auf die Party? Nein. Wieso nicht? Ich hatte noch nie einen Freund. Das ist einer der vielen Nachteile, wenn man unsichtbar ist. Ziemlich schwierig, sich mit einem Jungen zu verabreden. Eins mit Käse, bitte. Geld reicht nicht mal, um mir ein blödes Stück Pizza zu kaufen. Peinlich. Ich verabschiede mich schnell und gehe runter zum Meer. Schicke Mütze, Schätzchen. Ich mag Charles. Er ist echt. Er sieht mich. Er ist unglaublich, spielt alles von Mozart bis Led Zeppelin. Ich finde nur die paar Münzen, die noch nicht mal für ein Stück Pizza gereicht haben. Ich werfe sie in seinen Kasten. Geh zum Strand. Kleines. Der Ozean ist wie ein Magnet. Schau dir den Sonnenaufgang an, Beckett. Geh. Ich will nicht sterben. Vom Sterben habe ich in letzter Zeit genug gesehen. Ob es jemandem auffallen würde? Es ist, als wäre ich schon tot. Ein Mädchen, das nicht spricht, dessen Namen niemand kennt. Existiert das überhaupt? Ich muss es wissen. Ich gehe zu der Party. Ich warte, bis irgendjemand, nur ein Mensch meinen Namen sagt. Hallo, oder waren wir nicht in der 10. zusammen in Spanisch? Sollte das nicht passieren, dann ist der Fall erledigt. Meine Schulzeit, mein Leben, alles unsichtbar. Wo willst du hin? Heute Abend steigt die größte Party des Jahres. Ashley und ich hatten schon den ganzen Tag am Telefon gehangen und überlegt, was wir anziehen sollten, wer alles da sein würde, ob wir kiffen sollten oder nur trinken, mit welchen Typen wir schlafen würden, wenn es denn unbedingt sein müsste. Das Übliche eben. Die Antworten? Schwarze Cargo-Shorts, rotes Tanktop, rote Chucks. Alle aus der Schule. Erst trinken, später kiffen. Mit dem Typen aus dem Englischunterricht, wenn es sein müsste. Ashley weigerte sich, über Letzteres zu spekulieren. Du gehst nirgendwo hin! Das ist ja nicht zu fassen. Ich sehe in deinem Alter, ja? Keine Widerrede. Aber wenn mein Vater nicht mit diesem Gebrüll aufhört, werde ich die Party noch verpassen. Sowas von ätzend. Mein Fehler, weil... Heute Mittag hatte ich zu meiner Mutter gesagt, ich würde zu einer Party gehen und sie hat mir $20 gegeben. Ich sagte, zu einer Party gehen. Offenbar hätte ich es anders formulieren sollen, nämlich so. Ich habe vor, in meinem neuen, alten Auto zu einer Party zu fahren. Ende letzter Woche habe ich mein erstes Auto bekommen, zu meinem 16. Geburtstag. Ein alter blauer Käfer. Den Führerschein habe ich erst seit ein paar Tagen. Vor 20 Minuten kam ich dann ins Wohnzimmer. In der Glotze lief ein Baseballspiel. Es läuft eigentlich immer irgendein Spiel. Ich stand also in der Tür und sagte, ich fahre jetzt zu Ashley. Darauf meine Mom in ihr Kreuzworträtsel vertieft. Und mein Vater sagte, eigentlich ganz normal für die beiden. Wenn ich nicht spontan in Flammen aufgehe, was bisher erst einmal passiert ist, nur ein Witz, scheine ich, was ihre Wahrnehmung betrifft, mit den beigefarbenen Wänden unseres Hauses zu verschmelzen. Ich also raus, steig in meinen alten blauen Käfer, lass den Motor an. Es war schon 8 und die Party sollte eigentlich schon um 7 losgehen. Aber da, kein Witz, klingelt mein Handy. Komm sofort nach Hause. Was ist los? Frage ich, als ich wieder ins Wohnzimmer komme. Da bist du ja. Schön, dass dir das auffällt. Was ist denn passiert? Wir haben dir doch gesagt, dass du das Auto nur nehmen darfst, wenn du vorher gefragt hast. Hä? Hör mit dem Gegrunze auf, Morrigan. Sie nimmt ihr Kreuzworträtsel zur Hand nach dem Motto, das Gespräch ist hiermit beendet. Moment mal, ich habe doch vor 5 Minuten hier gestanden und euch gesagt, dass ich zu Ashley fahre. Hast du nicht. Jetzt reicht es aber. Ich stand hier direkt vor dir und habe gesagt, ich fahre zu Ashley rüber, worauf du gesagt hast, Zitat, und was scheinbar kein Gegrunze ist. Mäßige deinen Ton, junge Dame. Könntest du vielleicht den Fernseher etwas leiser stellen, damit ihr mich besser hört? Ich schwieg, ich wartete, ich zögerte, ich wollte in mein Zimmer gehen. Wo willst du hin? Na, Ashley anrufen, damit sie mich abholt. Du gehst nirgendwo hin! Ich dulde nicht, du! In deinem Alter, ja? Mit deiner Mutter sprichst! Deine Füße unter meinen Tisch! Ich schreite schon seit 10 Minuten so rum. Irgendwann merkte ich, dass im Fernsehen gerade Pause war. Dieser Arsch hat sich zurückgehalten, bis das Spiel unterbrochen war. Morrigan, mir stinkt deine Das Spiel hatte in dieser Sekunde wieder begonnen. Einst. Ich glaube, dieses neue Wort muss ich unbedingt bei meinen Freunden einführen. Hurra! Einst. Da Dad jetzt fertig ist, gehe ich in mein Zimmer und rufe Ashley an. Meine beste Freundin Ashley ist echt super. Sie ist wie meine Schwester, wenn ich eine hätte. Sie war die erste, die ich kennengelernt habe, als wir vor 2 Jahren nach Santa Barbara gezogen sind. Würden Mom und Dad überhaupt versuchen, mich aufzuhalten? Wenn ich Glück habe, läuft das Spiel noch, wenn Ash vorfährt. Ich schnappe mir meine schwarze Tasche. Ersatzkleider, eine Flasche Jack Daniels. Geklaut aus dem persönlichen Vorrat meines Vaters. Meinen Führerschein. Hüstel. Moms 20er. Alles. Aufregend wie ein Gefängnisausbruch. Fahr! Los, los, los! Morrigan. Vergiss es! Wir sind frei! Wo sollen wir hinfahren? Oh. Die Party hat bestimmt noch nicht richtig angefangen. Auf keinen Fall zu dir. Super Cookers? Ja! Bei Super Cookers. Alles Sahne? Das ist so ein Spruch von uns, den wir immer sagen. Dein Dad flippt aus, wenn er merkt, dass du weg bist. Es wird ihm gar nicht auffallen, weil ihm nie etwas auffällt. Tut mir leid, dass er so ein Idiot ist, Murray. Kein Idiot. Einfach nicht da. Ich habe noch nie gesehen, dass er dich mal umarmt hätte oder so. Ich erinnere mich an ein Weihnachten, an dem ich mir eine Barbie-Puppe gewünscht hatte. Als ich sie bekommen habe, war ich so glücklich. Ich bin meinem Vater auf den Schoß gesprungen, habe ihm die Arme um den Hals geworfen und habe versucht, ihn zu küssen. Er hat den Kopf weggedreht. Ich spürte seine Hand, wie sie so komisch am Kragen meines Schlafanzugs zupfte, um mich von ihm wegzuziehen. Ich begriff, kletterte von seinem Schoß und sagte, danke, Daddy. Und er lächelte und drückte auf die Fernbedienung. Meine Mutter lächelte auch, aber irgendwie traurig. Nicht jetzt in einer Therapiesitzung oder was? Na ja, vielleicht weiß dein Dad nicht so richtig, wie er dir zeigen soll, dass er dich mag. Männer sind so. Mag sein. Vielleicht wissen Männer tatsächlich nicht, wie man Frauen vermittelt, dass man sie liebt. Josh hat es mir zwar die ganze Zeit gesagt, aber er hat es mir nie gezeigt. Ach, was soll's. Die größte Party des Jahres fängt gleich an. Ich werde mich heute Abend amüsieren, wenn es mich umdreht. Hast du gehört, Mom? Dad? Na, wie gefällt euch meine Einst jetzt? Burritos und Bier. Was Besseres gibt's nicht an einem Samstagabend. Da ist Beckett. Oh, die blöde Tusse. Ja, ist sie. Was soll's? Ashley und Beckett Montgomery waren mal beste Freundinnen. Haben praktisch zusammen gewohnt, hingen viel mit Antos Familie ab. Und alle hatten sich ganz doll lieb. Aber seit der 9. haben sie praktisch kein Wort mehr miteinander gesprochen. Jedes Mal, wenn wir sie treffen, sagt Ashley Hallo zu ihr, aber sie ist völlig verstummt. Echt durchgeknallt, die Alte. Da steht sie drüben an der Bushaltestelle mit diesem lächerlichen Reggae-Teil auf dem Kopf. Sie sieht wie ein Raster aus? Ey, Mann, was geht ab? Es ist echt nicht so, dass ich eifersüchtig bin. Nein, ich wollte sagen, sie sieht irgendwie so verloren aus. Oh Mann, hat sie dich nicht eiskalt abserviert? Ja, so würde ich es nicht sagen. Du hast immer wieder bei ihr angerufen. Ja, und sie hat mich nie zurückgerufen. Na also, wen kümmert's? Mich? Manchmal zumindest. Und ich bin manchmal ein kleines Arschloch, das weiß ich. Na gut, mal sehen, was sie in letzter Zeit so getrieben hat. Beckett! Morrigan, was soll das? Beckett, komm doch mal kurz her. Ihr kennt mich gar nicht. Steigt jetzt in den Bus ab. Morrigan, mein Gott, jetzt setz dich hin, du blöde Kuh. Ich bin ein Miststück, ich weiß. In der Rolle bin ich richtig gut. Hier liegt meine spirituelle Begabung, wie der jungfräuliche Joshua sagen würde. Dieser Arsch. Selbstgerechte Schwuchtel. Egal. Was sollte das denn? Bist du eifersüchtig auf sie? Was? Nein! Ja. Du bist süß. Ja, vielleicht kannst du ja auf der Party mit ihr reden. Sie ist bestimmt da und kippt sich mit den anderen vom taubstummen Club ein hinter die Binde. Du bist echt fies. Oh, wenn wir schon von den Gästen sprechen. Glaubst du, Ryan ist auch da? Hä? Bist du völlig verrückt geworden, Mar? Wieso? Ashley und ich könnten gegensätzlich ja nicht sein. Deswegen haben wir auch keine Probleme wegen Jungs. Sie steht mehr auf die Surfer-Sportler-Kerle, ich auf die Punks. Jeder kennt Regel Nummer 1. Fang niemals was mit den Freunden deines Ex an. Kannst du nicht wenigstens abwarten, bis die Laken abgekühlt sind? Na, so heiß waren die ja nicht. Josh ist klein, aber er hat einen so unglaublich süßen schwarzen Wuschelkopf und seine Locken hängen ihm immer so in die Augen und machen mich ganz... Egal, es ist Schluss. Sex ist nicht alles im Leben, aber ein wichtiger Teil. Josh hat mir was bedeutet und das wollte ich ihm zeigen. Aber der... Was weiß denn sie schon? Josh ist ein verklemmter, religiöser, durchgeknallter Straight-Edge-Fanatiker. Was mich betrifft, war's das. Ich will nicht mehr über Josh reden. Warum nicht? Weil er gerade vorgefahren ist. Was willst du jetzt machen? Sie umbringen. Das erste Wochenende ohne Freundin ist ganz schön beschissen, denke ich. Josh droht uns mit seiner miesen Stimmung den ganzen Abend zu verderben. Unser Plan war, uns bei Matt zu treffen, eine Weile abzuhängen und dann zur Party zu gehen. Wir, ich, Ryan, Daniel und Matt hatten beschlossen, uns auf jeden Fall sinnlos zu betrinken. Josh sollte fahren, wie immer, weil er nichts trinkt. Okay. Morrigan Lewis muss sterben. Wir bringen sie um. Aber wie? Sie an einem Seil hinter dem Wagen herzuziehen, hätte einen gewissen Reiz. Frostschutzmittel ins Bier. Lässt sich schwer zurückverfolgen. Erschieß sie einfach. Gut. Wer hat eine Kanone? Ey, ich brauche eine Kippe. Das wird unser letztes Jahr, Josh. Du kannst jede haben, die du willst. Aber echt? Ey, Leute, ich hab Hunger. Bei Super Cucas gibt es die besten Burritos der Welt. So große, dass sogar Matt satt wird. Okay, fahren wir. Ja. Jungs, wir müssen auf ihn aufpassen. Ey, ich mach das. Cinco amigos. Wir sind seit der Junior halbe Freunde, wir fünf. Einer von uns muss nüchtern bleiben. Und Josh davon abhalten, Morrigan umzubringen, wenn sie bei der Party auftaucht. Okay, abgemacht. Ich habe die Glücks 13! Du hast 12 Kaffees gekauft und dafür den 13. umsonst bekommen. Ja, aber ich habe die Glücks 13 heute Abend bekommen. Und was ist heute Abend so besonders? Heute Abend wird es passieren. Was passiert denn heute Abend? Sie! Es gibt nur 4 Dinge, über die Max und ich reden. Computerspiele, Football, X-Games und diese Schlampe Beckett Montgomery, diese comic-lesende Hippie-Tussi. Du glaubst nicht, dass ich's mache. Nein, du hattest deine Chancen 3 Jahre lang. Alter. Wegen dieser Hippie-Tante hast du alle möglichen Gelegenheiten sausen lassen. Ashley Dixon zum Beispiel, die war total verknallt in dich. Und du lässt sie abblitzen. Ja. Wenn wir schon mal bei diesem seltenen Thema sind, mal im Ernst. Warum hast du die ganzen Jahre nicht mit ihr geredet? Weil sie so unglaublich toll ist und ich bin... Was? Ich... Ach, weiß nicht. Geh und hol sie dir. Hat er mich gemeint? Der alte Schwarze grinst nur und spielt weiter, ohne uns anzusehen. Ach komm, lass uns was essen, ich hab tierischen Hunger. Hallo, wie geht's? Was geht? Hinter dem Tresen im Pizzaladen steht ein arabischer Typ mit einem riesen Grinsen in der Fresse. Auf seinem Namensschild steht Azize. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist mir auch ziemlich schnuppe. Gehst du nicht auch auf die Santa Barbara High School? Nächstes Jahr bin ich in der 12. Wir haben gerade unseren Abschluss gemacht. Meine Gratulation. Wie bescheuert das klingt, wenn so ein junger Typ das sagt. Geht ihr heute Abend auch auf die Party? Ja. Du auch? Ja. Darf ich dich was fragen? Klar. Weshalb zum Teufel grinst er so? Trägt diese behämmerte weiße Uniform, verdient höchstens 9 Mäuse die Stunde? Da gibt's doch nichts zu lachen. Darfst du eigentlich trinken? Wie bitte? Das Grinsen verschwindet ein bisschen. Na, ob du überhaupt trinken darfst? Du weißt schon, Bier oder so. Verstößt das nicht gegen deine Religion? Ich hab es nicht vor. Oh, was willst du denn dann auf der Party? Lass ihn mal. Ich möchte dort jemanden treffen. Jetzt grinst er gar nicht mehr. Ah, du willst eine Braut abschleppen, ja? Ist sie heiß? Kennen wir sie? Ich will niemanden abschleppen. Der hat echt keinen Humor. Jetzt halt's Maul. Na, okay, okay, das war doch nur ein Spaß. Alles cool, oder? Alles cool. Ich finde solche Typen eben seltsam. Mehr nicht. Komm, wir gehen. Ich gehe auf diese Party, um zu feiern, dass diese dämliche Schule endlich vorbei ist. Fahren wir endlich los, komm. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld dabei. Beckett Montgomery ist ein sehr hübsches Mädchen. Es ist mir peinlich, dass sie mich so bei der Arbeit gesehen hat, in meiner Arbeitsuniform. Wir haben uns in der Schulbücherei kennengelernt. Wir lesen beide Comics, ich Hulk, sie Batman. Aber zwischen uns läuft nichts. Das macht auch nichts. Baba würde mir sowieso nicht erlauben, mit einer auszugehen, die keine Muslimin ist. Das ist schon gut. Ich lade dich ein. Nein, nein, nein, nein, das geht nicht. Beckett, bitte, das ist kein Problem. Nein, ich hätte einfach mehr Geld mitbringen sollen. Sie geht. Mit gesenktem Kopf. Ich habe sicher etwas falsch gemacht, aber was? Bitte komm zur Party. Kann sich mit mir unterhalten. Vielleicht. Tschüss. Der Rest meiner Schicht vergeht ohne besondere Vorkommnisse. Von 2 Skateboardern mal abgesehen. So viele Menschen hier haben keine Ahnung von meinem Land. Für sie sind wir Leute aus dem Nahen Osten und damit Araber. Dabei stimmt es gar nicht. Wir sind aus der Türkei. Aber weil wir nahe Osten sind, wird mein Vater misstrauisch angesehen, wenn er eine Propangasflasche für den Gartengrill kauft. Baba sagt immer zu mir, wir müssen ihnen vergeben, verstehst du? Sie sind ängstlich und wütend. Und wenn Menschen ängstlich und wütend sind, tun sie dumme Dinge. Ich hasse viele Dinge. Rapmusik zum Beispiel. Und Hüttenkäse, Diätlimonade, Kriegsfilme. Menschen, die kein Trinkgeld geben. Und die Stadt Phoenix in Arizona. Aber am allermeisten von allen Dingen, die ich hasse, hasse ich die Dummheit. 2 große Supersalami, okay. Als ich die Adresse höre, muss ich fast lachen. Ich sage meinen Kollegen, dass ich die Pizza selbst abliefern werde, weil ich sowieso zu dieser Adresse fahre. Zum Haus beim Shoreline Beach. Ich werde zu der Party gehen. Und ich werde einen neuen Freund finden. Baba wird stolz sein. Ich mag es, ihn stolz zu machen. Zur Party. Zur Party? Und trinken oder kiffen? Erst trinken, später kiffen. Sich prügeln, einfach in Ruhe betrinken. Und schildern. Mich volllaufen lassen. Zur Party. Party! Susi! Mann, such einfach mal nach dem Bier! Was ist das für eine öde Veranstaltung? Ein paar Deppen, die zu Chartsmusik tanzen und Fernsehen glotzen? Auf einem riesigen Sofa sitzt Anthony Lincoln, höchstpersönlich, unser Footballstar, genannt der Panzer. Sepp durch die Sender. Der Fernseher ist auf stumm geschaltet. Ich setze mich dazu. Man sagt, er träumt davon, für die Oakland Raiders zu spielen. Naja, der Traum wird sich nicht erfüllen, wenn der in der nächsten Saison weiter so beschissen ist wie in den letzten Spielen. Hey, Anto! Was geht, Macbeth? Geiler Name für die Tussi mit ihrem Goth-Outfit, diese Morgan. Das heißt, sie ist wieder zu haben. Wirklich. Ich bin noch am Vorglühen. Auch ein Schluck? Schön, dass du gekommen bist, Anto. Danke, Schwester. Ihre Freundin Ashley. Wie hat Max der nur einen Korb geben können? Boah, verdammt, das ätzt ja die Eingeweide weg. Schön wär's. Sag mal, warum hüpft ihr nicht mit den anderen da drüben rum und feiert? Ich werd gleich auf deinem Arsch feiern, wenn du mir nicht den Check wiedergibst. Nee, der ist weg. Pech gehabt. Och, komm schon, ich brauch das, um mich bewusstlos zu trinken. Du bist zu jung für dieses harte Zeug hier. Oh Mann, ich werd dich hier einfach alleine hocken und schmollen lassen. Ich schmolle nicht. Okay, okay. Alles klar mit dir? Ja, mir geht's gut. spielst du nächstes Jahr? Vielleicht. Du solltest, du bist super. Jetzt hol dir doch mal ein Bier, Macbeth, okay? Das hier ist eine Party. Ich habe keinen Bock auf ernsthafte Gespräche. Dann gib mir meinen Check zurück. Nee, den behalte ich. Sicherheitshalber. Och, du Wichser. Trink ich halt dieses beschissene Bier. Sie ziehen in Richtung Terrasse ab. Du solltest wieder spielen, Mann. Du bist echt gut. Ja, mal sehen. War der Druck zu groß? Was meinst du? Zu großer Druck bei den Spielen. Nein, und jetzt lass mal gut sein, okay? Du warst ein super Receiver, Alter. Ja, ich weiß. Du bist doch viel besser als dein Bruder. Hey, was soll das? Was habe ich ihm getan? Wenn der will, kann er mich in 0, nicht zusammenfalten. Sorry. War nur Spaß. Alter, das war knapp. Über dem Bildschirm läuft ein Band mit Untertiteln. Es geht um Soldaten, die ins Ausland verfrachtet werden. Scheiße, Mann. Nachrichten auf einer Party. Der Whisky ist schon halb leer. Und der Panzer ziemlich hinüber. Starrt finster auf die Glotze und trinkt. Blöde. Und jetzt auch noch sie. Diese bescheuerte Beckett Montgomery. Da schleicht sie ins Haus, rennt durchs Wohnzimmer und verschwindet im Flur wie ein kleines Tier, das von Wölfen gehetzt wird. Max steht mit dem Rücken zu ihr, hat sie nicht gesehen. Ich will mich jetzt einfach in Ruhe betrinken. Du, Max! Ja? Du weißt schon, dass 13 keine Glückszahl ist, oder? Auftritt der Cinco Amigos. Matt, Josh, Ryan, Tommy und Daniel, also ich. Matt und Tommy dicht bei Josh. Ryan steuert sofort Bethany Carter an. Ein paar SMS, ein charmantes Lächeln und kabumm. Schon hat er wieder eine rumgekriegt. Was für ein Held. Sie landen kichernd auf dem Sofa, ohne die anderen zu beachten, die da sitzen. Sein Skater und Anthony Lincoln, der Star-Receiver unserer Footballmannschaft. Im Fernsehen laufen Nachrichten, ohne Ton, mit Untertiteln. Ein Bericht über 14 Soldaten, die heute getötet worden sind. Was für eine Scheiße. Anthony trinkt aus einer Flasche Jack Daniels und starrt auf den Bildschirm, während dieser Skater-Typ auf ihn einlabert. Wer geht auf eine Party, um Nachrichten zu sehen? Okay. Wo wollen wir uns hinpflanzen? Da, haben wir Morrigan und Ashley guten Blick. Der Garten ist riesig, selbst nach Santa Barbara-Maßstäben. Hier ist es viel besser zum Chillen, nicht so überfüllt. Tommy und ich hocken uns ins Gras. Und lassen die Bierflaschen zwischen den Fingern baumeln. Fühlt sich gut an. Fühle mich in diesem Moment schon wie ein Zwölfklässler. Ich sollte mit dir reden. Was, mit wem? Mit Ashley. Alter, hör doch mal los, Mann. Ja, meinst du? Ja, natürlich. Ab nächstem Jahr werden die Mädels reihenweise bei uns Schlange stehen. Los, worauf wartest du? Mach schon. Ah, nachher vielleicht. Alles läuft nach Plan. Wir hängen rum, trinken und rauchen. Morrigan schüttet im gleichen Tempo wie Tommy und ich das Bier in sich hinein. Jetzt, wo ich meine dritte Flasche geleert habe, sie schon ganz schön betrunken und torkelt auf der Terrasse herum. Ashley ist cool. Sie trinkt keinen Tropfen. Oh, Digga, hast du Hunger? Ich könnte auf jeden Fall was zu essen vertragen. Lass mal eine Pizza bestellen. Auf jeden. Tommy bestellt beim Pizzaservice ein paar super Salami-Freihaus. Fuck you! Ihr habt's doch nicht mal gemerkt. Ich bin einfach aus dem Zimmer geschlichen. Vor Stunden schon. Und euch ist es nicht mal aufgefallen. Was läuft da? Warum streitet Morrigan mit Josh am Telefon herum? Der ist doch in der Küche. Jeden Tag ist es so. Boah, Sport. Weißt du was? Ashley hat recht. Nie umarmst du mich. Arschloch, ich hasse dich. Langsam dämmert mir in meinem Alkoholnebel, dass sie gar nicht mit Josh spricht. Ashley nimmt das Handy. Nein, es geht ihr gut, Mr. Lewis. Wir sind nur auf dieser Party. Nein, ich sage Ihnen nicht, wo wir sind. Ashley, ich regle das selbst. Dad, weißt du was? Ich komm nicht zurück. Ich bleib einfach hier. Hey, kann ich dir helfen? Ich muss stark und beschützend wirken. Danke, nein. Ich heiße übrigens Daniel. Ich weiß. Ja, okay, cool. Weiter komme ich nicht. Hi! Hör mal, ich, ja. Hi. Das Mädchen mit der komisch gestreiften Mütze ist kaum zu hören. Was machst du hier? Ashley? Halt mal kurz die Klappe. Wie geht's? Hätte nicht gedacht, dass du... Ashley, was ist los? Was läuft da? Wo ist Morrigan? Josh, ich... Sie Beckett... ist in der Küche, quatscht mit irgendeinem Skater. Beckett, warte kurz. Tut mir leid, Beck. Morrigan hat sowas wie einen Zusammenbruch. Bleib doch bitte. Nein, ich muss echt nach Hause. Wir könnten uns unterhalten. Ich verziehe mich lieber, bevor sie mich bemerkt. Kommt ihr mit, Amigos? Wir haben uns gerade Pizza bestellt. Hey, guck doch mal, was Ryan macht. Josh sieht enttäuscht aus. Ja gut. Also bis dann. Ja, bis dann. Ey, beste Freundin meiner besten Freundin. Was geht, Chica? Ich muss. Dann geht das nächstes Jahr so weiter, dass du mich ignorierst? Interessant. Das Drama ist noch nicht zu Ende. Ich hätte eine Kamera mitbringen sollen. Alles Sahne. Echt toll, zu wissen, dass dir all unsere Jahre einen Scheiß bedeuten. Vielen Dank! Aua, Mädchen. Mann, Jungs haben es da echt viel leichter. Bei Mädchen ist immer alles so kompliziert. Ich hab nur... Es ist... Ja, was? Sag was! Ja, was ist mit dir, Blumenmädchen? Halt die Klappe, Morrigan. Was? Es tut mir leid, ich muss wirklich los. Na, dann verpiss dich! Geh und zieh ein bisschen Ganja rein. Morrigan landet auf dem Hintern. Geschieht ihr ganz recht. Das weiße Mädchen streckt die Hand aus und trifft sie wieder hoch. Hübsche Müsse! Mann, ey, was für ein Affentheater. Ey, kommt, Jungs. Brunner, der ist so heiß, der Typ. Alter, will die uns verarschen? Ja, jetzt geh und such ihn, du blöde Schlampe. Du hast recht, die Tussen sind total durchgeknallt. Ach du Scheiße. Jungs, Alter, was ist denn das für ein Abend? Was für eine Party? Du bist auf jeden Fall ordentlich besoffen. Ey, wow, Jungs. Wo ist denn Josh? Ja, der ist auf dem Weg nach Hause. Was? Nach Hause. Ach du Scheiße, wir wollten uns um ihn kümmern. Ja. Was? Willst du ihn zu seinem Auto begleiten? Digga, komm schon. Komm, Prost. Prost. Mädchen drehen immer gleich. Wir Jungs dagegen trinken zusammen und vertragen. Irgendwann geht später, sehe ich Ryan aus dem Haus kommen. Er holt Morrigans schwarze Tasche und geht wieder hinein. Die Pizza habe ich völlig vergessen. Bis die Polizei auftaucht. Es ist fast genau so, wie ich mir eine Party vorgestellt habe. Hi, Mann! Hallo! Ich erkenne den größeren der beiden Skateboardfahrer, die vorhin im Laden waren. Er war eigentlich ganz nett. Ich denke an meinen Entschluss, einen Freund zu finden. Simon, kein Alkohol. Tut mir echt leid wegen vorhin. Brent kann manchmal echt ein Arsch sein, aber er meint es nicht so. Kein Problem. Ich heiße Aziz. Max! Plötzlich habe ich das Gefühl, das nächste Jahr könnte sehr gut für mich laufen. Max, kennst du zufällig Beckett Montgomery? Wieso? Kennst du sie? Als hätte ich seine Mutter beleidigt. Das nächste Jahr könnte doch nicht so gut für mich laufen. Warum weiß ich nie, warum die Leute auf mich sauer sind? Sie ist eine Freundin. Wir unterhalten uns manchmal in der Bibliothek. Ist sie hier? Ich weiß es nicht, deshalb frage ich ja. Ihr seid also nicht zusammen, oder? Nein, nur Freunde. Ach so, cool. Tut mir leid, dass ich so unfreundlich war. Jetzt verstehe ich. Max ist verliebt in meine Freundin. Ich werde ihm helfen. Vielleicht können wir so Freunde werden. Wenn ich sie finde, werde ich versuchen, mit ihr hier vorbeizukommen. Dann kannst du mit ihr reden, wenn du möchtest. Ja, gut. Klar. Danke. Kein Problem. Viel Spaß. Ich hebe mich durch die Menschen. Es ist unmöglich herauszufinden, ob Beckett unter den Tanzenden ist. Im Garten sehe ich sie auch nicht. Dieses Haus ist riesig. Genau so ein Haus will ich später einmal kaufen. Groß, sauber, wohlhabend. Genau so. Hey! Der Mensch, der mich fast umgehauen hat, ist schwarz und fast so groß wie Bane, der Böse, der Batman das Rückgrat gebrochen hat. Er trägt ein T-Shirt von den Oakland Raiders in schwarz und silber. Der Typ ist einer der besten Footballspieler unserer Schule. Sein Name ist Lincoln. Habe ich mal auf seinem Trikot gesehen. Sag mal, hast du die Pizza gebracht? Ja? Hey, wir haben hier eine Pizza von einem Terroristen. Hat einer eine Pizza von einem Terroristen bestellt? Wut krampft meinen Magen zusammen. Was? Was hast du gesagt? Er klatscht mir mit der Hand auf die Schulter. Es fühlt sich an wie ein Vorschlaghammer. Ja, komm, komm, komm, wir gehen raus, hör, du Turban-Terroristensau. Ein Stummfilm in meinem Kopf. Mein Vater, blutüberströmt in seinem Laden in Phoenix, weinend. Wegen der Prügel? Oder aus Furcht vor ihrer Dummheit? Diese dummen Cowboys sagten dieselben Worte wie dieser Footballspieler. Dieser dumme Footballspieler. Du verdammter Nigger, du mieses Arschloch, wer bist du überhaupt, ha? Du fick dich, hey, du, hey, Nigger! Hey, hey, hey, hey, cool bleiben, Bruder, ja? Es ist Max. Er legt eine Hand auf Lincolns Brust. Du machst dich jetzt besser vom Acker, okay? Hast du gehört, was er gesagt hat? Hast du gehört, wie er mich genannt hat, Lass es gut sein. Das hier ist ein echt großer Kerl, der ganz alleine eine ganze Flasche Jack Daniels geleert hat. Mach Schluss für heute, okay? Ich habe keine Angst vor ihm. Aber er ist eindeutig der Stärkere. Okay, ich werde gehen. Aber er ist im Unrecht. Er ist das Arschloch. Klar, klar, er hat Unrecht. Ja. Kein Stress. Mach Feierabend. Ich sehe Lincoln nochmal böse an, gehe zum Eingang, schlage die Tür hinter mir zu, gehe zu meinem Moped. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Ich habe nichts getan. Was weiß dieser Footballspieler von Terrorismus? Nichts. Was von der Türkei? Nichts. Ich bin auch Amerikaner. Wir müssen ihn vergeben, Aziz. Müssen wir? Na, was sagst du nun, du Drecksack? Ich höre, wie Teile von mir in meinem Innern zerbrechen. Ich muss aufstehen. Steh auf! Er schlägt mir das Bein unter dem Körper weg. Ich krache mit dem Gesicht auf die Straße. Schmecke Öl, Blut. Du bleibst, wo du bist! Ich sehe seine Turnschuhe unsicher auf die Haustür zugehen. Steh auf, fertig. Ich stemme mich hoch, stürze mich auf ihn und schlage mit aller Kraft gegen seinen Hinterkopf. Ich warte, dass er zu Boden geht. Bewusstlos und besiegt. Mistkerl! Ich kann ihn nicht besiegen. Seine Betrunkenheit hat ihn immun gegen Angriffe gemacht. Ich renne um mein Leben. Ich höre ihn hinter mir trampeln. Sein Körper kracht von hinten gegen meinen und reißt uns beide zu Boden. Ich höre, wie meine Rippen brechen. Ich höre Glas über meinem Kopf brechen. Meine Kopfhaut platzt. Ich spüre dumpfe Stöße durch mein Rückgrat fahren. Verzeih mir, Baba. Verzeih mir. Die Schläge hören auf. Endlich. Ich spüre das Blut über mein Gesicht laufen. Glasscherben glitzern im Gras. Hättest besser mal die Fresse gehalten, ne? Er wirft mich auf den Rücken, seine Hand an meiner Kehle. Ich versuche, seine Finger aufzubiegen. Verzeih mir. Ich sehe ein Licht. Ein wunderschönes Licht. Es leuchtet ihn von hinten an, umgibt seinen Körper mit einem schwachen Heiligenschein. Vielleicht ein Superheld. Hulk, der ihn mit seinen Superkräften zerstören wird. Ein Licht. Alright. Bethany Clark. Carter, egal. Du machst das großartig. Drei Bier für mich und zwei für Bethany. Dann konnte ich sie überreden, mit mir die Schlafzimmer zu besichtigen. Jetzt sind es schon vier. Es gibt drei Dinge, die man auf einer Party tun sollte. Trinken oder kiffen, sich prügeln und vögeln. Trinken und kiffen, um am nächsten Tag sagen zu können, sorry, hey, ich war betrunken. Morgen werde ich sagen, sorry, Bethany. Ich war betrunken, aber erst nachdem sie mir hier einen runtergeholt hat. Mach genau sowas. Auf keinen Fall passiert mir sowas wie Josh. Kein Mädchen tut mir sowas an. Niemals. Sehr gut, Ben. Wahnsinn. Das hier dauert viel zu lange. Hey, und tut auch langsam weh. Ich habe zu viel getrunken und Bethany ist auch nicht gerade ein Supermodel. Das ist der Hammer, Ben. Ihr braucht mich jetzt gar nicht so kritisch anzusehen. Hey, wäre Josh ein bisschen mehr wie ich, würde er sich jetzt nicht so beschissen fühlen. Oh ja. Oh. Gott sei Dank, es kommt endlich. Verdammt. Ich hab kaum was gefühlt, weil ich so besoffen bin. Na ja, egal. All right. Wahnsinn. Ja. Klar, das war toll. Ich brauche ein Bier oder so. Willst du auch was? Ja, toll. Bin gleich wieder da. Cool. Oh, herrlich. Jetzt eine Kippe. Ah, die sind in meiner Jeans. Dazu müsste ich aufstehen. Hey, Bethany soll sie mir holen, wenn sie wiederkommt. Bin ich K.O. Hey! Das Licht aus dem Flur scheint direkt auf mein Ding. Oh Gott, Hilfe! Scheiße! Ihr Gesicht ist hinter dem Stoff versteckt. Sie ist dabei, ihr Shirt auszuziehen. Schmale Taille. Weiße Haut. Kleine Titten. Ich greife nach dem Kissen, um mich zu bedecken. Ich suche Ryan! Ach du heilige Scheiße. Jetzt hätte ich wirklich gerne meine Kleider wieder an, und zwar möglichst schon gestern. Gefunden? Yippie! Ich greife unter das Kissen. Was machst du da? Oh, küss mich. Sag mal, weißt du überhaupt, wer ich bin? Klar, du bist der süße Rye. Komm schon, küss mich. Komm, lass das. Oh. Oregon. Ryan. Hör auf damit. Komm schon. Hör auf damit. Sie beugt sich über mich. Oh, das ist schlecht. Sie ist verdammt süß. Er sagt, oh ja, los geht's. Tu's nicht, Mann, ruft mein Verstand. Josh's Ex. Ich darf das nicht tun, obwohl er es will. Sie kommt näher und näher. Ich hole tief Luft, um aufzustehen und diese verdammte Hose anzuziehen. Es klopft. Die Tür geht auf. Na toll. Wie soll ich das Bethany bitte erklären? Ist Bethany noch da? Nee. Cool, du, Ryan, ich fahr jetzt nach... Der Moment ist wie ein Foto. Ein 3D-Bild ohne Ton oder Bewegung. Jesus. Seltsam. Josh flucht besser als wir alle. Aber er würde niemals den Namen des Herrn missbrauchen. Sein Gesicht ist ausdruckslos. Es ist ja nicht so, dass ich Angst vor ihm hätte. Ich meine, der Typ ist ein Zwerg. Aber er trägt alle seine Klamotten und 10 Loch-Doc Martens. Ich trage ein Kissen. Hey, Josh. Mit fliegendem Schwanz gehe ich zu Boden. Verdammt, tut das weh. Er hat die empfindliche Stelle unter dem Auge getroffen. Wer hätte das gedacht? Der Junge hat echt eine Eisenfaust. Was hat er dir getan? Alles, was du nicht getan hast. Verfluchte Kacke. Du dumme... Alter! Du verdammter Scheißkerl. Ach komm, Ray. Lass es uns machen. Komm schon. Einfach deine Fresse, Morgan. Jetzt können wir es tun. Nichts. Nichts wie raus hier. Warum nicht? Warum will keiner? Warum? Ich stoße mit einem Mädchen zusammen. Etwas fliegt ihr aus der Hand. Ich höre das Knacken von Plastik. Es ist Ashley Dixon. Entschuldigung. Barfuß laufe ich raus zur Straße. Josh! Hey, was soll das? Du hast mein Handy kaputt gemacht. Entschuldige bitte. Ich habe Josh gesucht. Der ist eben rausgerannt und weg. Ja. Leider. Was ist denn passiert? Du würdest mir sowieso nicht glauben. Lass es drauf ankommen. Morrigan wollte mit mir ins Bett. Oh Gott. Und? Hat sie es geschafft? Nein! Natürlich nicht! Naja, du hast so einen gewissen Ruf. Ich hab sie nicht angefasst. Josh kam rein und die ganze Sache sah vermutlich irgendwie blöd aus. Oh Mann, ist das nicht Wahnsinn? Unglaublich, was heute Abend alles so abgeht. Wo ist Morrigan jetzt? Vermutlich oben im Schlafzimmer und schläft ihren Rausch aus. Du wirkst auch nicht gerade nüchtern, Romeo. Und du bist viel niedlicher, wenn du die Klappe hältst. Hey, Murray. Murray, wach auf. Komm, wir müssen dich nach Hause bringen. Was? Wen rufst du an, Ryan? Josh. Oh, gute Idee. Ja, Kleine, ich bin hier. Ich fühle mich nicht so... Oh nein. Komm, ich halte deine Haare. Ist ja gut. Noch nie habe ich Kotze von solch einer Farbe und in einer derartigen Fontäne spritzen gesehen. Wie in einem Horrorfilm. Und die Geräusche, Mann. Diesen Abend werde ich bis zu meinem Tod in Erinnerung behalten. Und zwar allein wegen der Würgegeräusche dieses armen Mädchens, das sich bei der größten Party Santa Barbaras in einem fremden Bett die Seele aus dem Leib kotzt. Geschieht ihr recht. Hey, könntest du mir Morrigans Tasche holen? Sie hat sie auf der Terrasse liegen gelassen. Als ich wiederkomme, wirft Ashley gerade Morrigans Oberteil in die Wanne. Üppig gebaut ist sie ja nicht. Sieht trotzdem ziemlich sexy aus. Hey, raus! Ist doch komisch, oder? Was denn? Das mit Josh und ihr. Sie wollte mit ihm schlafen und er lehnt es ab. Das ist doch nicht normal. Ja, er hat seine Gründe. Und dann, ich meine, die meisten Mädchen wären doch ziemlich beeindruckt und nicht sauer, oder? Ich war es jedenfalls. Und ich denke, sie war es auch irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie weiß, was sie eigentlich will. Sie hat ihm das Herz gebrochen. Ich weiß. Ach, Igitt. Ich muss mir die Hände waschen. Josh ist ein cooler Typ, das hätte sie erkennen müssen. Ich gehe dann mal. Ryan? Danke. Wofür? Weil du dich nicht wie ein Arsch benommen hast. Du hättest die Situation ausnützen können. Ja. Vielleicht. In diesem Zustand hätte selbst ich sie abschleppen können. Sexy. Was bist du für ein zuckersüßes Bürschchen? Hilf mir, sie runterzubringen, du perverser Irrer. Derjenige, der die Party veranstaltet hat, tut mir leid. Hier gibt es ganz schön was zu putzen. Auf halbem Weg nach unten fällt mir auf, dass die Musik verstummt ist. Es ist unheimlich still im Wohnzimmer. Anthony Lincoln blockiert mit seinem massigen Körper den Flur. Über seine Schulter sehe ich einen Polizisten auf ihn zukommen. Die Party scheint vorbei zu sein. Hier stehen Licht der Scheinwerfer. Der Autofahrer kann uns nicht gesehen haben. Ich habe ihn fast umgebracht. Dieser Turban-Scheißer. Und Ashley darf mich nicht sehen. Sonst erzählt sie es noch Mike. Geh doch endlich rein. Wenn du die Klappe hältst. Na also. Oh, Mann. Oh, tut meine Knöchel weh. Scheiße. Oh, und überall Blut. Ah, fuck, meine Hände krampfen. Die werden sobald keinen Ball mehr fangen. Und an allem ist nur dieser dämliche Skater schuld. Ich sitze da und sehe ganz friedlich fern und der redet dann so einen Scheiß. Du warst ein super Receiver, Alter. Ja, ich weiß. Du bist doch viel besser als dein Bruder. Dann die Nachrichten. Da erzählen sie von diesen beiden Soldaten, die getötet wurden. Scheiße, ich wünschte, ich könnte ein paar von diesen Kameltreibern töten. Sag ich dann zu dem Skater-Typen. Ja, die sind echt seltsam drauf. Dürfen nicht mal Bier trinken. Hab vorhin den Typen von dem Pizzaladen danach gefragt und er sagt, geht absolut nicht klar. Ach ja? Der kommt heute Abend vielleicht auf. Was? Den mach ich fertig. Ich meinte es nicht so. Ehrlich. Ich hab noch nie jemanden fertig gemacht. Außerhalb des Spielfelds. Um die Aggression rauszulassen, habe ich doch Football. Ja, bis Mike nach Hause kam. Hey Mann, da ist der Typ. Der ist tatsächlich gekommen. Ich sehe diesen arabischen Typen. Und ich sehe, wie er meinen Bruder tötet. Ich sehe, wie er eine Bombe an den Straßenrand legt. Und ich kann mich nicht mehr aufhalten. Marschiere einfach los und voll in ihn rein. Und hoffe, dass er einen Streit mit mir anfängt. Ja, du mieses Arschloch. Wer bist du überhaupt, da? Du fick dich, du Nigger. Ich habe ihn nur angeredet. Und schon ist er auf mich los. Du hast diese Scheiße angefangen, kleiner Bruder. Dann halt die Schnauze. Du bist nämlich gar nicht hier. Ich weiß, wer das ist. Was nervst du hier rum? Weil du diesen Jungen fast umgebracht hättest. Na und, Mike? Er wollte es so. Weißt du noch, was ich zu dir gesagt habe? Am Telefon, bevor ich nach Hause kam. Ich muss meinen Bruder aus dem Kopf kriegen. Michael A. Lincoln. Soldat der amerikanischen Armee. Mein großer Bruder. Habe ich nicht kapiert, warum er unbedingt zur Armee gehen musste? Ich weiß noch, was ich zu dir gesagt habe. Hat sich freiwillig für 4 Jahre verpflichtet. Anto, sag schon, was ich zu dir gesagt habe. Ja doch, ich erinnere mich. Ich habe damals zu ihm gesagt, er soll ein paar von diesen Kameltreibern für mich abknallen. Und da hat er mich angebrüllt. Sag das nie wieder. Hat er gebrüllt. Nie wieder. Und dass ich überhaupt gar nichts kapieren würde. Nein, tat ich auch nicht. Er war doch da drüben, um die Bösen umzubringen. Das dachte ich. Nur, dass er jetzt am Telefon etwas völlig anderes sagte. Das war das letzte Mal, dass ich mit meinem Bruder gesprochen habe, bevor er nach Hause kam. Bis dahin hatte ich eine perfekte Saison gespielt. Und wegen mir begannen wir dann zu verlieren. Seit Mike nach nur einem Jahr wieder nach Hause gekommen war. Ich konnte doch nicht rennen und Bälle fangen, während Mike zu Hause im Rollstuhl saß und lernte, alles mit der linken Hand zu machen. Mann, die haben dich fast umgebracht. Verdammt, ich habe keine Lust, hier rumzuheulen. Der Junge war das aber nicht. Halt die Klappe, Mike. Mach es wieder gut, kleiner Bruder. Verschwinde aus meinem Kopf, Mike. Was habe ich da nur getan? Alles okay mit dir? Hey, Ashley. Was ist los? Ich habe Mist gebaut. Anthony, was ist passiert? Warum blutest du? Wer hat dich verletzt? Mich verletzt? Mich verletzt? Ich wollte das nicht. Ich schwör's dir. Was wolltest du nicht? Was? Anthony Lincoln. Shit. Na, mit dem könnte ich locker fertig werden. Einfach abhauen. Auf dem Spielfeld kann mich keiner aufhalten. Ich bin Anthony Lincoln. Es tut mir leid. Komm, wir reden draußen drüber. Hast du uns angerufen? Ja. Bin ich jetzt verhaftet? Nein, noch nicht. Sag uns, was passiert ist. Warum hast du ihn geschlagen? Er hat mich beschimpft. Er hat also Streit mit dir angefangen? So ähnlich. Aber eigentlich habe ich zuerst angefangen. Ich habe ihn einen Kameltreiber genannt. Du hast einen tollen Bruder. Er war mit meinem Jungen in einer Mannschaft. Er kann nicht mehr spielen, sie haben ihm die Beine abgesprengt. Oh. Einfach so ausgesprochen, verdammt. Ist dir klar, dass das, was du mir eben erzählt hast, sehr nach einem rassistisch motivierten Vergehen klingt? Und dass das die ganze Sache um einiges schlimmer machen könnte für dich? Kann ich mit ihm reden? Nicht jetzt. Anto, soll ich Mike anrufen? Nein, nein, sag ihm nichts, bitte. Ich mach das. Mit Anto. Nehmen Sie ihn fest. Mädchen, du musst jetzt gehen. Der arabische Junge spricht mit dem Polizisten. Bestimmt sagt er denen gerade, dass ich in den Knast gehöre. Dass ich es nicht verdiene, jemals wieder Football zu spielen. Dass man mir die Beine abschneiden sollte für das, was ich getan habe. Verdammt, Mike. Es tut mir leid. Mike? Blöde Stampe. Schwarz-Silbern? Was war das? Weg, weg, weg, weg, weg. Weg, nur weg. Großer Häuptling, hä? Lieber Jesus, vielen Dank, dass du mein Leben so gründlich versaut hast. Viele Grüße, Josh. Morrigan! Morrigan, du Schlampe! Wie konntest du mir das antun? Gott! Ich habe mich an das gehalten, was du gesagt hast. Dachte, du würdest mich dafür mal belohnen, großer Häuptling. Irgendwann mal. Mir zeigen, dass es das wert ist, das Richtige zu tun. Und was krieg ich dafür? Hey, sorry, aber verpiss dich. Hörst du? Verpiss dich! Ja! Bad, bad luck. Ja, ja, ja, das kenne ich. Bad, bad luck. 13 ist meine Glückszahl. Stopp, 10 lieber zu hart. Au! Oh, fuck! Verdammt, meine Hand. Ey. Soll das meine Strafe sein, Gott? Weil ich deinen verdammten Namen missbraucht habe? Ryan! Ryan! Oh, fuck, Ryan! Bester Freund, alter Kumpel! Was tust du mir an? Konntest du deinen Schwanz nicht einfach mal in der Hose lassen? Gott! Fuck! Fuck! Fick dich, Schwanzlutscher! Fick dich! Du hast dich an meine Freundin rangemacht. Oh! Oh, pardon. Ex-Freundin. Stimmt's? Ja. Stimmt. Schlampe! Morrigan. Schlampe! It all went wrong. It all went wrong. Ich will mit niemandem sprechen. Punkt. Wie wär's mal mit ein bisschen Unterstützung für mich, Gott? Nein. Gut's gut. Danke fürs Nichtstun, Kumpel. Vielen Dank für gar nichts. Oh, hab ich dich beleidigt, großer Häuptling? Fuck! Fuck! Fuck! Okay. Hand im Arsch. Stimme im Arsch. Toller Abend. Ich fange jetzt an zu rauchen. Ein langer, langsamer Tod. Hm? Schön langsam, jede Menge Zeit, keinen Sex zu haben. Hey, Gott, es tut mir leid, wenn ich dich wütend gemacht habe. Wenn du sauer auf mich bist, wirklich, aber Aber sag mir, warum hast du mir das angetan? Warum? Gott, bitte. Ach, halt die Klappe, Joshua, du olle Schwuchtel, der hört dir sowieso nicht zu. Mir ist es egal. Ist doch sowieso alles scheißegal, Mann. Find dich damit ab. Such dir halt eine andere. Such dir eine andere und leg los. Nimm sie richtig ran. Nimm sie richtig, richtig, richtig, richtig, richtig ran. Aber ich liebe sie. Na und? Wenn das Liebe ist, nein. Nein, danke. Ryan! Fuck, Ryan! Ich sollte dich fertig machen. Du meinst, ich soll ihr verzeihen, Gott? Ihr verzeihen? Ist das die große Lektion, die auf mich wartet? Warum sollte ich? Es tut so weh. Hey, wie wär's mit einem Herzanfall? Ich meine, wäre das nicht zum Totlachen? Die größte Party des Jahres und die endet so, ja. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab getan, was du gesagt hast. Gott, hörst du mich? Ich hab nichts falsch. Tötest du mich nicht einfach? Was willst du von mir? Wie geht's? Ziemlich mies. Dachte ich mir schon. Führerschein, Versicherungskarte, Zulassung. Irgendwelche Waffen? Messer, Pistolen, Raketenwerfer? Nein, nichts. Hast du was getrunken? Nein, ich hab nichts getrunken. Was dagegen, einen Alkoholtest zu machen? Nein, ich blase. Ohne Witz, ich blase. Wie armselig. Oh, du hast den Grenzwert um 10 Punkte überschritten. War ein Witz. Du bist sauber. Joshua Conroy. Kennst du ein Mädchen namens Ashley? Ja. Und du bist zufällig der Freund von Morrigan? Bin ich jetzt in irgendeiner abgefahrenen Parallelwelt gelandet? Ich war ihr Freund. Ah. Lass mich raten. Du warst auf dieser Party am Shoreline Drive und hattest eine unangenehme Begegnung mit ihr? So ungefähr. Hat Ashley mal erwähnt, dass sie einen älteren Bruder hat? Na klar. James Dixon. Polizist in Santa Barbara. Ashley redet ständig von ihm. Bleibt die Frage, was wir jetzt machen. Am besten, sie sperren mich ein und werfen den Schlüssel weg. Egal. Wow. Das klingt wirklich nach heftigem Liebeskummer. Pass auf. Wir machen Folgendes. Ich schreibe dir einen Unfallbericht, dass du wegen des Schotters auf der Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dabei das Vorfahrtsschild umgenietet hast. Das reichst du bei deiner Versicherung ein und die kommt für die Kosten auf. Du wirst dann zwar hochgestuft, musst aber kein Bußgeld zahlen oder Fahrstunden nehmen. Klingt das fair? Sehr fair. Danke. War das alles Bullenarsch, Dixon? Fahr nach Hause, Joshua. Und zwar langsam. Ja, Sir. Danke, Gott. Ehrlich. Danke. Es ist zwar traurig, dass ein Unfallbericht das Beste ist, was mir diese Woche passiert, aber trotzdem. Danke. Hast du Morrigan gesehen? Ist Morrigan bei dir? Unglaublich. Womit habe ich das verdient? Wo ist sie? Kein, wie geht's, wie steht's, alles klar? Morris Eltern. Er stinkwütend. Sie wütend und besorgt. Feiern. Sich besaufen. Da. Bitte, du blöde Kuh. Sieh zu, wie du das Mami und Papi erklärst. Wir haben letzte Woche Schluss gemacht. Und zufällig weiß ich von Ashley, dass sie ihnen das erzählt hat. Wieso fragen sie dann mich, wo sie ist? Das gibt's doch nicht. Die haben keine Ahnung. Hören sie eigentlich nie zu, wenn sie ihnen was erzählt? Wir dachten, bei euch sei alles in Ordnung. Ist es nicht. Wollen Sie wissen, warum sie mit mir Schluss gemacht hat? Ich wollte nicht mit ihrer süßen kleinen Tochter schlafen. Und deshalb hat sie mit mir Schluss gemacht. Ja, Sie haben richtig gehört. Wag es ja nicht, so über meine Tochter zu reden, du! Ja, Komm her, alter Mann. Schlag zu. Ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Jim! Nicht Jim! Sein Glück. Ist das die Wahrheit, Josh? Fragen Sie sie doch selbst. Ich habe es satt, mich jedem erklären zu müssen. Wo ist diese Party? Hat Ashley sich um sie gekümmert? Vermutlich. Um ehrlich zu sein, das hier ist echt nicht mein Problem. Du hast recht. Das ist nicht dein Problem. Ich weiß deine Offenheit zu schätzen. Lass uns nach Hause fahren, Jim. Was? Nachdem wir den ganzen Abend nach ihr gesucht haben? Jim, bitte. Ashley wird schon auf sie aufpassen. Sie hat doch nichts getrunken? Nein, sie hat nur auf Morrigan aufgepasst. Sie ist nüchtern. Siehst du. Lass uns gehen, Jim. Komm. Hey. Eins noch, Mr. Lewis. Sie müssen mir nicht sagen, wie hübsch Ihre Tochter ist. Das weiß ich selbst. Warum sagen Sie es ihr zur Abwechslung nicht mal? Ich habe das letzte Wort gehabt. Morrigan. Ich vermisse sie. Ich will sie zurück. Was? Ich rufe sie an. Sie wird völlig hinüber sein. Umso besser kann ich ihr eine Nachricht hinterlassen. Ich muss es versuchen. 3 Nachrichten von Ryan. Josh, ich bin's, Ryan. Du musst wissen, dass echt nichts passiert ist, ja? Ich schwöre dir, Mann, da war nichts. Sie kam rein und ist voll auf mich los. Ich schwöre dir, ich hab sie echt nicht angefasst. Ruf mich zurück, bitte. Sag mir, dass du das gehört hast. Ich schwöre dir, Josh, es war nicht so, wie es aussah. Ich würde dir das nie antun. Okay? Josh, ich schwör's dir. Das war ein Missverständnis. Mehr kann ich dazu nicht sagen, okay? Ruf mich zurück. Bitte. Bis dann. Das hätte ich wissen müssen. Ryan ist kein Lügner. Er ist ein Stecher, der alles fickt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Aber er hat nie mit einem Mädchen rumgemacht, das mit einem von uns zusammen war. Niemals. Er hasst es, wenn jemand sauer auf ihn ist. Das würde er niemals riskieren. Ich hätte mit ihm reden müssen. Das entschuldigt nicht Morrigan. Oder? Na, sie hatte ja mit mir Schluss gemacht, also hat sie mich nicht betrogen, genau genommen, oder? Ich weiß es nicht. Gott, ich weiß es einfach nicht. Ich will noch einmal hören, wie sie es sagt. Es ist vorbei. Ein einziges Mal, um ganz sicher zu sein, dann hake ich die Sache ab. Nimm ab, Maury. Gott, bitte mach, dass sie abnimmt. Was ist denn hier los? Beckett Montgomery, die eine Rastermütze trägt und einen wunderschönen langen Rock und eine umwerfende Bluse und... Oh Gott, Beckett Montgomery spricht mit mir. Beckett. Du kennst mich? Diese Stimme. Ja. Wie uncool. Bin ich dämlich? Wir stehen einfach nur da und sehen uns an. Ungefähr 10 Jahre lang. Diese grünen Augen. Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Ich meine, kennen wir uns? Nein, nicht wirklich. Ich habe dich in der Schule gesehen. Du dämlicher Sack. Also, was ist da los? Der schwarze Typ da hat den arabischen Jungen zusammengeschlagen. Aziz? Ich glaube schon, ja. Anthony Lincoln hat Aziz verprügelt. Ja, ich glaube schon. Sie marschiert los zum Krankenwagen. Und ich ihr nach. Vielleicht braucht sie mich. Oder so. Du sagst also, du hättest nur einen Ringkampf mit ihm machen wollen? Ja. Und ihr hättet nur herumgealbert? Ach, ja. Hat er dir gedroht, nicht mit uns zu reden? Nein, ja. Einige Zeugen haben rassistische Beschimpfungen gehört. Nur Spaß. Wir werden später vielleicht noch ein paar Fragen an dich haben. Aziz, was hat er dir getan? Nicht richtig. Für mich schon. Eifersucht steigt in mir hoch. Grinst er mich schief an. Schönen Abend noch, mein Freund. Sie laden ihn in den Krankenwagen. Jetzt dreht sie sich zu mir. Aber weißt du, was da genau passiert ist? Ich erzähle ihr, was vorhin im Haus zwischen den beiden abgegangen ist. Stimmt, ging es Anthony um seinen Bruder Mike. Der ist da irgendwo im Nahen Osten stationiert. Dabei ist Aziz nicht mal... Ich meine, er ist aus der Türkei. Ist das ein blöder Abend? Nun ist er da. Der Moment, den ich seit 3 Jahren hätte herbeiführen sollen. Er ist da und ich weiß nicht, was ich nach dem ganzen Wahnsinn hier damit anfangen soll. Ich kann den Blick nicht von ihr lösen. Sie hat nur Augen für Anthony im Streifenwagen. Als wäre ich gar nicht da. Beckett! Hi, Max. Du bist ja immer noch hier. Ja, ich war gerade auf dem Weg. Frau, verzieh dich! Du bist da drin so schnell abgehauen. Wir haben ewig nicht mehr geredet. Wie geht's deiner Mutter? Was passiert hier gerade? Beckett packt meine Hand und drückt sie so fest, dass es wehtut. Mein Herz geht auf doppelte Geschwindigkeit. Punkbeat. Sie... Was geht hier ab? Meine Finger werden taub. Egal. Sie... Meine Mutter ist total doof. Murray! Schon gut, macht nichts. Wir treffen uns mal, ja? Mhm. Ich muss jetzt Morrigan nach Hause bringen, aber ich rufe dich morgen Nachmittag an, okay? Ja, klar, okay. Also, bis morgen. Ich melde mich. Mhm. Ashley schiebt Morrigan zu einer beigefarbenen Familienkutsche, schiebt sie auf den Beifahrersitz, sieht dabei unentwegt zu Anthony rüber, der merkwürdigerweise aus dem Streifenwagen wieder ausgestiegen ist. Entschuldige, ich wollte nicht... Sie lässt los. Kein Problem. Hat mich gar nicht gestört. Danke. Ich glaube, die Party ist vorbei, oder? Hör mal, ich... Kein Wort, keine Idee. Was? Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Hast du Lust, dich da drüben kurz hinzusetzen? Von mir aus? Da ist er. Der Moment in der Halfpipe, wenn du viel zu hoch gesprungen bist. Hoch oben in der Luft. Wahnsinnig erhebend und wahnsinnig beängstigend zugleich. Du fliegst. Ich glaube, ich war in der 10. Mal mit dir in Bio. Ich habe nichts zu sagen, was sich richtig anfühlt. Du erinnerst dich noch an mich aus der 10. Klasse? Ja, ich habe dir mal ins Jahrbuch geschrieben. Ach ja? Was hast du denn geschrieben? Ich wünsche dir einen schönen Sommer oder was? Ja, sowas Ähnliches. Ist kindisch, ich weiß. Ich freue mich. Weißt du, warum ich heute hierher gekommen bin? Auf die Party? Mhm. Ich habe mich gefühlt, als sei ich unsichtbar, weißt du? Und ich wollte mal sehen, ob mich irgendwann irgendjemand mal bemerkt hat. Du bist doch nicht unsichtbar. Macht so Witze? Unsichtbar? Sag's ihr. Los, sag's ihr. Ich hole tief Luft. Danke, dass du mit mir geredet hast. Klar. Und jetzt? Was tut sie? Sie umarmt mich. Mein Körper ist taub. Ich vollende einen perfekten Sprung und gleich lande ich in der Halfpipe. Ich heiße Max. Beckett. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Gleich geht sie weg, Mann. Frag sie. Frag sie. Frag sie endlich. Verdammt, verdammt, verdammt. Da spüre ich in der Tasche meine Glücks-13-Karte. Hier. Coffee Cat. Und was soll ich jetzt damit machen? Das ist ein Glücksbringer. Hoffe ich. Okay. Danke, du weißt aber schon, dass die 13 keine Glückszahl ist, oder? Ja, davon habe ich gehört. Max! Brent, er soll warten. Also, vielleicht sehen wir uns mal. Sie sagt kein Wort. Oh weh, er sieht so hoffnungsvoll aus, dass es fast schon tragisch ist. Mit Sicherheit wird Beck ihn gleich abwimmeln. So wie sie es bei Anto und mir gemacht hat. Okay. Jetzt kommt's, du armer Kerl. Vielleicht können wir ja zusammen einen Kaffee bei Coffee Cat trinken gehen. Max sieht so schockiert aus, wie ich mich fühle. Ja klar, perfekt. Und wann hast du Zeit? Ich weiß nicht, heute Abend vielleicht, so gegen 6? Heute Abend, ja. Cool. Wir sehen uns dann, Beckett. Cool. Bis dann, Max. Im Rückspiegel sehe ich, wie er sein Skateboard bei seinem Kumpel Brent abholt. Bevor die beiden in der Dunkelheit verschwinden, springt er noch ein Ollie. Sieht aus, als hätte da doch noch jemand einen schönen Abend gehabt. Hi, Beckett. Oh, hi, Ashley. Soll ich dich nicht nach Hause fahren? Wäre echt kein Problem. Okay, danke. Hi. Maury ist doch noch wach. Mist. Hi. Halt! Anto will was von uns. Anto? Wie ist es ausgegangen? Musst du ins Gefängnis? Nee, hat sich alles geklärt. Ist alles in Ordnung. Ist er deshalb nicht im Gefängnis, weil Aziz gelogen hat? Wer ist Aziz? Das ist der Junge, den Anto halb totgeschlagen hat. Beck, verdammt! Es geht ihm übrigens einigermaßen, falls dich irgendwie interessiert. Warum sollte dieser Aziz, warum sollte der lügen? Weil er ein anständiger Kerl ist. Sie sagt das, als sei dieser Aziz eine Art Superheld. Bist du mit ihm befreundet? Ja, bin ich. Erstaunlich. Hätte nicht gedacht, dass sie mit irgendjemand Kontakt hatte. Kannst du ihm was von mir sagen? Okay. Sag ihm, ich mach's wieder gut. Wie denn? Ich besorg mir einen Sommerjob. Bezahl all seine Arztrechnungen. Ich werde auch nächstes Jahr arbeiten, wenn es sein muss. Okay, ich sag's ihm. Danke. Du, Beck, wo warst du so lange? Ich hatte viel um die Ohren. Und wo hast du dieses Ding her? Seit ein paar Monaten trägt sie diese Mütze ständig. Die gehört Mom. Cool. Sag ihr einen schönen Gruß von mir, ja? Ich muss jetzt los. Aber wir müssen uns unbedingt alle mal wieder treffen, okay? Absolut. Ja, okay. Du, Ash, wollte dieser Max nicht mal mit dir gehen? Verdammt, Morrigan. Ich könnte sie manchmal... Nein. Ach, genau. Du wolltest was von ihm. Ich liebe sie über alles. Aber ich muss sie jetzt bald absetzen. Das war eine verdammt lange Nacht, Mor. Und es sind ein paar wirklich üble Sachen passiert. Und für viele davon warst du direkt oder indirekt verantwortlich. Ich finde, wir sollten jetzt alle mal die Klappe halten, okay? 10 Minuten Stummfilmmodus. Dann... Oh, ich bin am Verhungern. Lass uns doch irgendwo was frühstücken gehen. Wie wär's mit dem East Beach Grill? Die haben die besten Erdbeerpfannkuchen der Welt. Eigentlich keine ganz schlechte Idee. Morrigan scheint einen plötzlichen Energieschub zu haben. Und vielleicht kann sie mit Beckett Frieden schließen. Klingt gut. Ja. Yeah. Ihr sucht uns ein schönes Fleckchen. Ich hol das Essen. Und? Wird deine Mutter dir den Hintern versohlen? Beck? Sie ist tot. Was sagst du da? Im Februar. Krebs. Ist das wahr? Ja. Leider. Oh Gott. Jennifer Montgomery. Die zweitbeste Mom, die ich mir nur denken kann. So cool mit ihrem kleinen Tonstudio und dem Plattenvertrag. Immer fröhlich und lächelnd. Sie ist tot. Krebs. Wie eine Idiotin, wiederhole ich es. Die Mütze hier hat ja eine Krankenschwester gemacht. Als Mom die Haare ausgefallen sind. Oh Gott. Und in der Schule hatten wir uns gefragt, ob sie jetzt auf dem Reggae-Trip wäre und kiffen würde oder so. Lebst du jetzt bei deinem Vater? Ich weiß nicht, ob er es überhaupt weiß. Und wo wohnst du dann? Oh Gott. Warst du die ganze Zeit allein? Was? Und wovon lebst du? Von Moms Ersparnissen. Aber die sind fast weg. Deshalb werde ich die Schule verlassen und mir einen Job suchen. Was fällt dir eigentlich ein? Was? Manchmal überrascht man sich selbst. Ich bin so wütend. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Was zum Teufel ist bloß los mit dir? Was habe ich dir nur getan? Nichts. Nichts, Ashley. Ich habe einfach... Ist dir denn nie der Gedanke gekommen, dass ich dir helfen könnte? Ich wollte nicht... Ich wollte niemanden... Niemandem Umstände machen. Ich habe dich angerufen. Immer wieder. und du hast mich nie zurückgerufen. Verdammt nochmal, Ashley, ich habe mich um meine sterbende Mutter gekümmert, ja? Und wer hat sich um dich gekümmert? Hätten wir nicht einfach mal miteinander reden können? Warum hat gesagt, dass ich es niemandem erzählen dürfte? Es tut mir so leid, dass ich dich so angeschrien habe. Ja, schon okay. Gar nichts ist okay. Beckett, du schaffst das nicht alleine. Hey, ich bin bisher gut klargekommen. Muss ich eben arbeiten gehen, na? Und in der Schule wird mich sowieso niemand vermissen. Oh, du Märtyrerin. Sag mal, was fällt dir ein, so mit mir zu reden? Was bin ich froh, dass wir überhaupt miteinander reden? Froh und sauer. So müssen Eltern sich fühlen, wenn ihr Kind im Supermarkt verloren geht und sie es dann wiederfinden. Na, wie sieht's aus bei euch beiden? Ist wer gestorben? Oh, verflucht nochmal, Morrigan. Das gibt's doch nicht. Beckett legt die Hand auf den Mund, wendet sich ab. Ihre Schultern zittern und beben. Oh Gott. Was ist? Was denn? Was ist denn los? Was? Kann mir jetzt bitte jemand sagen, worüber wir eigentlich gelacht haben? Peter, es hat echt Zeit. Na egal. Themawechsel. Was läuft da eigentlich mit diesem Skater-Typen? Nix. Wir haben uns gestern erst kennengelernt. Sie wird rot. Mhm. Siehst du ihn wieder? Ja, heute Abend. Sie wird noch röter. So süß. Und was ist mit dir? Bist du nicht auch mit jemandem zusammen? Mist. Das war's dann wohl mit Maurice guter Laune. Nicht mehr. Wieso? Tja. Hauptsächlich deshalb, weil ich eine blöde Kuh bin. Getrennt haben wir uns, weil ich mit ihm schlafen wollte und er nicht. Aber eigentlich wollte ich einfach nur wissen, dass er dich liebt. Nein. Es war mir nur wichtig, dass er mich sieht. Also, zu Hause komme ich mir vor wie eine Aussätzige. Mein Dad umarmt mich nie, redet nie mit mir. Und Mom ist auch nicht viel besser. Und als ich dann mit Josh zusammen war, dachte ich, es ist besser, irgendwas zu fühlen als gar nichts. Ist doch albern. Ich habe einen Vaterkomplex. Ist bescheuert, ne? Na, wenigstens ist dein Vater noch da. Ach so, klar. Und ich bin die schlimmste Zicke der Welt, oder was? Okay, tut mir leid. Beck hat recht. Du könntest mal einen Schritt auf sie zugehen. Sie einfach mal umarmen. Früher oder später müssen sie es mal erwidern. Ich hab's versaut. Was denn genau? Maury hatte in den letzten 12 Stunden eine ganze Menge versaut. Mit Josh. Du könntest ihn anrufen. Du könntest ihm die ganze Sache mit Ryan erklären. Welche Sache mit Ryan? Oh, Maury, du hast echt eine wilde Nacht hinter dir. Ach, du meinst, ich hab mit Ryan rumgemacht? Du hast nicht, du wolltest nur. Ach so. Oh Gott, wieder was ich vermasselt habe, ey. Oh. Das ist Josh. Oh, Himmel. It never ends. Du willst, dass ich was nochmal sage? Willst du damit sagen, dass du deine Meinung geändert hast, was du weißt schon betrifft? Nein, das stimmt. Ja, das weiß ich jetzt. Nein, ich denke, ich werde das nicht nochmal sagen. Okay. Ja, ausgehen, zusammen sein. Ja, dann lass uns doch einfach heute Abend was zusammen machen oder so. Also, falls ich aus dem Haus darf, okay? Nein, nicht das, du Perverser. Also, wenigstens nicht gleich. Wir können Kaffee trinken gehen und über alles reden. Dann kannst du mich an den Strand fahren und über mich herfallen wie in den guten alten Zeiten. Ja. Bis dann. Tschüss, Josh. Dann seid ihr jetzt wieder zusammen? Alles Sahne? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Oh, da sind wir. Also, tschüss, Leute. Tschüss. Die Haustür geht auf. Morrigans Eltern treten auf die Veranda. Morrigan marschiert auf sie zu, mit geballten Fäusten. Ich halte den Atem an. Mr. Lewis steht mit verschränkten Armen an der Haustür. Sieht sehr streng aus. Mrs. Lewis geht auf die Tochter zu, packt sie bei den Schultern, sieht ihr in die Augen, spricht mit ihr. Morrigan nickt und jetzt, kaum zu glauben, gibt Mrs. Lewis Maury einen Kuss auf die Stirn. Sie legt den Arm um sie und führt sie zur Veranda. Da steht Mr. Lewis wie ein Scharfrichter. Mrs. Lewis geht ins Haus. Morrigan verschränkt jetzt auch die Arme. Wie er, blickt ihn wütend an. Wer gibt als erster nach? Sie blickt kurz zu uns und umarmt ihn. Damit zwingt sie ihn dazu, ebenfalls die Arme zu öffnen und sie zu umarmen. Er tätschelt ihr unbeholfen den Rücken und gibt ihr einen Kuss auf den Kopf, als hätte er seine Tochter in einem Supermarkt verloren und wiedergefunden. Sie lösen sich aus der Umarmung. Er zeigt mit einem grimmigen Finger auf sie. Sie verschwinden im Haus. Ich habe eine Idee. Und so wird es gemacht. Ach ja. Montagmorgen kommen wir mit dem Pickup zu dir, holen dein Zeug und bringen es zu uns. Was? Du ziehst bei uns ein und beendest das letzte Schuljahr wie wir alle. Ash, nein, pass auf, das solltest du einfach nicht tun. Doch, das sollte ich. Ich schaff das auch alleine, okay? Na klar, aber das musst du nicht. Warum machst du das? Wenn ich an deiner Stelle wäre, was würdest du tun? Okay. Gut. So sind also Partys, hm? Nicht alle. Glaube ich wenigstens. Und ehrlich gesagt, habe ich in nächster Zeit absolut keine Lust, das herauszufinden. Party. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tom Levine. Aus dem Amerikanischen von Anja Hansen-Schmidt. Die Rollen und ihre Darsteller. Beckett, Anne Müller. Morrigan, Lisa Hirdina. Tommy, Jonas Ney. Brent, Janusz Kocaj. Aziz, Sebastian Urzendowski. Daniel, Tino Mewis. Ryan, Ole Lagerpusch. Anthony, Julian Greis. George, Jonas Minte. Max, Henning Nören. Ashley, Laura Mehr. In weiteren Rollen Eva Gossejewitz, Lisa Hagmeister, Astrid Meierfeld, Guido Gallmann, Hannes Hellmann, Peter Kämpfe, Steffen Siegmund und Tom Weinrich. Komposition Sabine Wortmann, Violine Ayumi Paul und Susanne Schulz, Gitarre Rico Repotente und Gerhard Schmidt, Kontrabass Sabine Wortmann. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sebastian Ohm. Regieassistenz Ilka Bartels und Anne Abendroth. Bearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.